back to dance floor. Let's get back to dance floor. Ich bin mutig oder irgendwie gestört, wenn ich in den Club steppe und dann wieder. Mann, Zoll, wo ist das dein Ernst? Du kannst nicht lila tragen, auch nicht zum Scherz. Lasst mich, ihr werdet schon sehen, was der lila Schein ausmacht in meinem Leben. Er macht mir leicht in so vielen Dingen. Sneakers, Caps, Shirts, in diesem Sinne. Ich sitz ich im Club, nur reich für VIP. Aus dein Ziel auf mein Tisch, wissen hab kein Ferrari. Es ist der lila Schein. Sowas wie ein Souvenir. Sie kommen an und wollen Fotos von mir. Mich stört's nicht, nein, ich mag das Gefühl. Frag mich nicht wieso, man, ich mag ihr Parfüm. Du kannst sagen, es soll wirkt ziemlich lächerlich. Denn ich steh auf lila, Frauen glauben's ehrlich nicht. Sie denken sich, ist dieser Junge schwul. Doch im Endeffekt stehen sie dann nackt an meinem Pool. Nein, witz, ich hab noch nix. Auf a little bit fame und beef mit Optik. Mir scheißegal, was diese Spinner sagen. Sie können sich beklagen über meine Scheiß drauf. Wow, ich hasse weiter. Wie lange bleib ich noch weiter? Nicht lange, hab das beste Team hinter mir. LSD voll gefüllt mit Gefühl. Ich sitz ich im Club, im Bereich für VIP. Aus dein Ziel auf meinem Tisch. Wissen hab kein Ferrari. Es ist der lila Schein. Sie scheint verliebt zu sein. In mich im lila Style. Sie kriegt nen lila Schein. Reiß ich zu, sehr mein Maul auf. Ich bin krass, naiv, dumm und faul. Yeah. Doch ich muss sagen, ich fühle mich sehr wohl frisch. So wie gut gewaschen und per wohl ich. Will auf jeden Fall Spaß haben im Leben. Geld ist wichtig, kann ich schwer widerstehen. Der Geruch von Geld macht mich krank und Geld ist Macht, ich hab keins auf der Bank. Trotzdem riechen die Frauen mein Erfolg, sie sehen mich in meinem Motto aus Gold. Sie lieben einfach meine arrogante Art. Ich lieb Frauen auf eine ganz besondere Art, also stresst mich nicht. Ich trage lila, bin begehrt bei Frauen wie Tequila. Bin heiß und geil wie Eva Angelina. Nennt mich krank im Kopf, ich trage lila. Sitz ich im Club, im Bereich für VIP. Aus dein Ziel auf meinem Tisch. Wissen hab kein Ferrari. Es ist der lila Schein. Sie scheint verliebt zu sein. In mich im lila Style. Sie kriegt nen lila Schein. Auf einmal sitz ich im Club, im Bereich für VIP. Aus dein Ziel auf meinem Tisch. Wissen hab kein Ferrari. Es ist der lila Schein. Sie scheint verliebt zu sein. Verliebt zu sein in mich im lila Style. Sie kriegt nen lila Schein.